ist denn das, Herr Ober? Abkommandieren! Verzeih, Befehl ist Befehl. Ich bin doch hier in einem Weinrestaurant, nicht auf dem Kasernenhof. Verzeih, meine Dame, es ist Krieg. Wir schreiben das Jahr 1941. Ich beschwere mich über Sie, Herr Ober. Polizeipräsidium. Ja, bitte die Zentrale der geheimen Staatspolizei in der Prinz-Albrecht-Straße. Verbinde. Danke. Gestapo-Zentrale? Ach bitte, ich bin 7283. Bitte Geheimstelle C, den Herrn Kommissar vom Nachtdienst. Stört C, Nachtdienst. Hier spricht der Oberkellner Detlef aus dem Weinrestaurant Die Traube. Sie wissen, ich bin die 7283. 7283, Weinrestaurant Die Traube. Ja, und? Es kommen heute Abend ein paar interessante Gäste hierher, die Sie vielleicht abhören wollen. Wer denn? Der General der Flieger Harras hat sich ein ganzes Zimmer reservieren lassen für etwa 8 Personen. Er will also ungestört sein. Er hat sich ein großes Essen richten lassen und das Höchstmöglichste zu trinken. Wie ist der Name? Harras, Heinrich Anton, zweimal Richard, ah, Anton Siegfried. Ah, Harras. General der Flieger Harras. Ja. Wissen Sie, wer mitkommt? Nicht genau. Ein paar Offiziere und einige Damen jedenfalls. Ist jemand bei uns dabei? Von Ihnen kommt Herr Dr. Schmidt-Lausitz. Schmidt-Lausitz. SS-Verbindungsoffizier beim Propagandaministerium. SS-Verbindungspromi, gut. Was soll ich machen? Schreiben Sie jeden einzelnen Namen auf, wer mitkommt. Jawohl. Von wo sprechen Sie? Ich befinde mich in dem bestellten Raum. Gut. Ich habe ein Abhörgerät hier. Wo haben Sie es? Ich habe es in der Hand. Ich brauche es nur anzuschließen. Ja. Der General sollte wieder einmal abgehört werden. Ja, eben, weil der General, deswegen rufe ich Sie an. Können Sie das Abhörgerät gut und unauffällig aufstellen? Sehr gut. In der Wand hier habe ich ein kleines Fach. Da geht es. Und dann tun Sie es. Ja, bitteschön. Einen Augenblick. Ich stelle die Verbindung sofort zu Ihnen her. So, Herr Kommissar, ich habe das Gerät eingeschaltet. Ja, danke. Ich sehe die Kontrolllampe hier. Ich habe die Verbindung schon. Herr Litter. Herr Litter, Herr Kommissar. Ach, das sind ja schon die Herrschaften. Da hätte ich ja gerade noch mal. Tatsächlich. Ach, Herr General, es ist alles vorbereitet. Bitte schön. Na, das sieht ja ganz ordentlich aus. Fast wie in der guten alten Zeit, falls Sie sich noch erinnern, Detlef. Oh, bei uns immer gute Zeit, Herr General. Alt oder neu, wir sind unverändert. Man tut, was man kann. Nur mit der Mayonnaise, die vielen Eier und das Öl, wissen Sie? Keine Sorge, Detlef, uns schmeckt alles. Wir kommen von einem Bierabend des Führers. Na, da können wir natürlich nicht mit. Sagen Sie mal, da tickt doch was. Wie beliebt? Wo tickt was, Herr General? Schön. Da tickt was. Das wird der Ventilator sein, Herr General. Wir müssen ja wegen der Verdunklung, wo man kein Fenster aufmachen kann und dann der Zigarrenrauch. Nee, das klingt anders. Herr General müsste aber Ohren haben. Manche Leute werden vom Fliegen taub, bei mir das Gegenteil. Ich kann Ihnen 20 verschiedene Typen beim Namen nennen, wenn ich nur von ferne den Motor laufen höre. Stellen Sie mal den Ventilator ab. Bitte schön. Tickt doch immer noch. Na, dann ist es die Heizung. Da wird mit Kohle gespart und dann trippelt's in den Röhren. Scheint irgendwo her aus der Wand zu kommen. Vielleicht von den Röhren. Na, meinetwegen. Das wird ja keine Höllenmaschine sein. Sicher nicht, Herr General. Heil Hitler. Guten Abend, Herr Präsident. Ah, Detlef. Guten Abend. Heil Hitler, Herr Doktor. Heil Hitler. Sagen Sie ruhig guten Adolf, das trifft jeden Geschmack. Die Herren haben sich wohl schon miteinander bekannt gemacht, soweit sie nicht verwandt sind. Das ist Kulturleiter Dr. Schmidt-Lausitz vom Propagandamist. Ich kann das Wort nicht richtig aussprechen. Schmidt-Lausitz zum Unterschied von Schmidt-Lützensdorf, Schmidt-Pforzheim, Schmidt-Sodbrennen und anderen Herren ohne besondere Kennzeichen. Oh, ich möchte nicht stören, Herr General. Ich sehe, Sie haben eine Privatgesellschaft. Bleiben Sie ruhig, Doktor. Uns stört keiner. Oder besprechen Sie Berufsgeheimnisse? Ich verstehe ja nichts von Technik, aber mich interessiert das alles kolossal, die ganze Flugzeugindustrie und diese Sachen. Bei uns gibt es keine Berufsgeheimnisse, Dr. Lausitz. Da ist alles klar wie die Sonne. Ich kontrolliere die Herstellung unserer Kisten, die Jungen setzen sich rein und furzen damit in der Luft herum. Und wenn sie 50 Gegner abgeschossen haben, dann hängt ihnen was zum Hals heraus. Ein Orden nämlich. Das ist der ganze Trick. Ja, wie gesagt, ich verstehe ja nichts davon. Mein Ressort ist die Kultur. Totale Mobilmachung der deutschen Seele. Aha. Sie wissen. Ja, ja. Und Aufklärung des neutralen Auslands. Auch das ist ein Kampf. Mhm. Wenn auch nicht mit der Waffe. Ich weiß. Mehr mit dem Mundwerk. Da muss manchmal eine Art von Mut dazu gehören, den ich nicht aufbringen würde. Sie schmeicheln, Herr General. Aber wozu sind wir eigentlich hier? Zu den Gläsern, Kameraden. Ich trinke auf Friedrich Eilers. Wo ist er denn? Hier, Herr General. Also, ich trinke auf Friedrich Eilers, auf seinen 50. Luftsieg, den wir heute feiern. Auf den 100. und auf seine gesunde Heimkehr. Ich trinke auf seine Frau, die hier neben ihm steht, und auf seine 2 prächtigen Kinder. Zum Wohl, Friedrich. Danke. Zum Wohl, Friedrich. Ich komme mir vor wie ein Kriegerdenkmal. Bist du auch. Jawohl, Herr General. Sag du zu mir, Fritze. Auf General Haas! Auf General Haas! Auf den Führer! Wie? Der Führer ist Abstinenzler. Dann vielleicht mit dem leeren Glas. Wieso? Ich verstehe nicht. Sie verstehen schon. Und ich habe mir wieder mal das Maul verbrannt, aber das macht nichts. Wir müssen jetzt mal etwas beiseite gehen. Ich glaube, da wollen zwei etwas alleine sein. Unser 50-facher Sieger ist nicht. Friedrich. Anne? Werden wir absichtlich etwas allein gelassen? Ich weiß nicht. Aber wie ich mich auf die nächsten 8 Tage freue, das kann ich keinem Menschen sagen. Na, und die Buben erst. Die können es gar nicht abwarten, bis du kommst. Na, der Kleine versteht es ja wohl noch nicht ganz. Oh, wer kann schon sagen, Papa fliegen. Und dann macht er so. Heute Morgen, da war ich noch an der Front. Müde, Friedrich? Nicht so schlimm. Ein bisschen abgespannt. Ich glaube, wir könnten uns bald verziehen. Meinst du nicht? Doch. Es ist nur wegen Harras. Er hat eine solche Freude an dem Abend. Bleiben wir noch eine halbe Stunde. Aber nicht länger. Wenn ich mit dir allein bin, dann bin ich überhaupt nicht mehr müde. Ich habe mich ja so nach dir gesehnt. Weißt du, dass ich immer bei dir bin? Tag und Nacht. Ich weiß es. Ist es sehr hart? Die Trennung, weißt du. Sonst, die Kämpfe, daran ist man gewöhnt. Obwohl, es ist auch nichts Schönes auf die Dauer. Ich meine, Leute umzubringen. Es muss sein. Fürs Vaterland. Für die Zukunft. Für eine bessere Welt. Ja, ja, es muss sein. Aber manchmal, da gibt es Momente, ganz unwirklich, dass man alles vergisst. Im Oktober, siehst du, da sind wir mal nachts aufgestiegen bei Vollmond. Es war schon ein bisschen Schnee unten und alles war wie von Silber. Ich saß ganz allein im Führersitz und beobachtete die Ausschläge an den Schalttafeln wie immer. Aber ich war gleichzeitig woanders. Daheim. Im Siebengebirge. Plötzlich höre ich mich selber einen Vers sagen. Über den Mond. Alt ist er wie ein Rabe, sah manches Land. Mein Vater hat als Knabe ihn schon gekannt. Ist das nicht schön? Wunderschön. Von Matthias Claudius, glaube ich. Komische Menschen, die wir sind. Komisch. Heute bomben wir eine Stadt zusammen und morgen reden wir uns fromme Verse vor. Wie geht das zusammen? Nicht fragen, Liebster. Glauben. Glauben. Das will ich, mein Herz. Bis zum Ende. Bis zum Sieg. Bis zum Sieg? Wer ist der alte Herr da, mit dem der General spricht? Offenbar dienstlich. Ein großes Tier aus der Flugzeugproduktion. Präsident von Mohrungen. Ich glaube, irgendwie verantwortlich für die Materialbeschaffung. So? Na ja. Komm, wir setzen uns noch ein paar Minuten zu deinen Kameraden. Ja, komm. Sagen Sie, General, ich fürchte, die bewusste Sache wird morgen früh in der Sitzung zur Sprache kommen. Was ist Ihre Meinung? Meine Meinung, Herr Präsident. Offiziell oder persönlich? Ich denke, wir können Vertrauen zueinander haben, Herr General. Unter uns, Herr Präsident, heute Nachmittag sind wieder frische Meldungen eingelaufen. Schon wieder Tragflächenbruch bei einem Dutzend fabrikneuer Maschinen. Eine verfluchte Geschichte. Ich hätte der Sache nicht zu viel Wert beigemessen. Es kann ja immer mal ein Irrtum oder Leichtsinn unterlaufen. Aber dreimal, bei 3 verschiedenen Lieferungen neuer Kampfmaschinen, in einer Woche, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Glauben Sie an Sabotage? Ich habe keine Anhaltspunkte. Aber ich dachte schon, es sieht aus, als ob man mir eine Fallgrube schaufeln wollte. Mir persönlich. Ich trage ja die direkte Verantwortung für die Maschinen der gesamten Luftwaffe. Und es handelt sich um Materialien, die durch meine Ämter gegangen und von mir genehmigt sind. Dann müssten Sie doch auch eine gewisse Kontrollmöglichkeit haben. Mein Gott, ja, sogar eine sehr gewisse. Aber das hat seine Grenzen. Ich kann ja nicht jedes Stück Aluminium abklopfen und an jeder Stahltrosse zerren. Ich kann Stichproben machen und die Arbeiter unter Ämter nachprüfen. Vor allem ist es eine Personalfrage. Und die ist wohl etwas kompliziert bei dem enormen Betrieb. Nicht allzu sehr. Man muss ein paar einzelne Leute haben, auf die man sich restlos verlassen kann. Haben Sie die? Die habe ich. Oderbruch zum Beispiel. Oderbruch, das ist der Chefingenieur im Materialamt, wenn ich nicht irre. Ja, ich habe den Posten eigens für ihn geschaffen. Der arbeitet Tag und Nacht, dem entgeht nichts. An den Rohmaterialien kann es doch nicht liegen. Sicher nicht. Oder meinen Sie ein Komplott von Seiten der Gestapo gegen Sie? Wirklich? Ich weiß es nicht. Es sind nur Vermutungen. Sehen Sie, es handelt sich ja weniger darum, ob den Brüdern meine Nase gefällt, sondern... Ich weiß, es geht um die Luftwaffe. Natürlich. Wer die Luftwaffe hat, der hat die Macht im Fall einer Auseinandersetzung zwischen Armee und Partei. Deshalb versucht die Partei mit allen Mitteln, die entscheidenden Positionen in ihre Klaue zu kriegen. Gelingt ihnen das, dann sind nur ein paar Köpfe, die dem entgegenstehen. Allerdings die Besten. Oder die Dicksten. Wie dem auch sei, die Sache muss gestoppt werden. Sagen Sie, was für ein Mann ist dieser Oderbruch? Oderbruch? Dem kann man sein Vermögen anvertrauen, ohne Quittung. Sogar Weib und Kinder. Er kommt aus einem guten Stall. Schlesische Katholiken, soviel ich weiß. Alte Beamtenfamilie. Natürlich ohne Zaster. Er hat als Monteur angefangen. Sie sind sehr froh, ihn zu haben. Ja, sehr. Ich bin ein halbes Dutzend Jahre mit ihm zusammen geflogen. Na, dann kennen Sie ihn ja genau. Allerdings. Ja, was wird der Krieg noch bringen? Ja, ich frage mich auch manchmal. Ich glaube, Harras, unser Deutschland, das wir geliebt haben, das ist dahin. So oder so, unwiederbringlich. Was für ein Deutschland haben wir geliebt? Das alte, mit dem steifen Kragen und Einglaszwang? Oder das liberale, mit dem Schmierbauch und Wackelbeben? Sicher nicht das, für das wir beide jetzt arbeiten. Das hätten Sie früher wissen können, Herr Präsident. Damals, als Sie und Ihresgleichen die Kerls finanziert haben. Was ist denn eigentlich Ihre Entschuldigung vor sich selbst? Entschuldigung? Gibt's keine. Ich bin ganz kalt in die Sache hineingestiegen. Ich wusste genau, dass ein kleiner Weltkrieg angerichtet wird. Aber ich habe wohl mal einen Narrendarm gefressen. An der Fliegerei, meine ich. Luftkrieg ohne mich? Nee, das könnte ich nicht aushalten. Daher habe ich mir gesagt, man muss ja schließlich in der Ecke bleiben, in der man seine erste Runde angefangen hat. Man kann ja nicht gut, auf der anderen Seite. Natürlich nicht. Ist es so natürlich? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es mehr Gewohnheit. Unter uns gesagt hätte ich auch kein besseres Gefühl im Leibe, wenn ich die Reichskanzlei bombardieren würde, statt im Kreml oder im Buckingham-Palast. Aber lieber General, um Gottes Willen. Erschrecken Sie sich, Präsident. Ich tue es ja nicht. Den Zug habe ich verpasst. Und ich hätte auch bei den anderen keine wirkliche Chance gehabt. Als Luftclown hätte man mich drüben Karriere machen lassen. Bestenfalls beim Film, aber nicht mehr. Die haben ja keine Fantasie. Und das war ja das Positive an der Sache hier. Für mich wenigstens. Nirgends in der Welt hätte man mir diese Möglichkeiten gegeben. Diese unbegrenzten Mittel. Diese Macht. Ob einem nun die Betriebsleitung passt oder nicht. In den ersten 2 Jahren, da hatten wir die beste, exakteste, wirksamste Maschinerie, die es in der Kriegsgeschichte gegeben hat. Das kann man wohl von der ganzen Armee sagen. Möglich. Oder auch nicht. Ich kenne Maschinen, wissen Sie? Ich bin Techniker. Ich weiß genau, wie viel auf eine exakte Berechnung ankommt. Und doch, da ist ein allerletzter Winkel, der ist unberechenbar. Der heißt Glück, Griff, Gnade, Idee, Charakter oder sonst was. Der kommt woanders her. Ja, Sie waren immer eine Art Künstler. Jedenfalls, man ist dabei und man hat keine Wahl. Herr General, verzeihen, eine ganz große Überraschung. Soeben eine telefonische Meldung. Der Herr Reichsmarschall wird persönlich erscheinen mit ein paar Herren von seinem Stab. Von mir aus. Und mit ein paar Damen vom Metropoltheater. Wir räumen vorn gerade die niederen Chargen weg. Zutritt nur noch vom Obergruppenführer aufwärts. Herr Reichsmarschall wird Herrn General dann vorn lassen. Ja, später. Da geht's nicht so viel Brumborium um den dicken Mann. Also pass mal auf, du bleibst sonst mal. Was kommt denn jetzt? Harry! Mein Harrylein! Da bist du ja! Olivia, der Stern vom Metropoltheater! Welche Ehre! Oh, frische Kerl, du! Harry, als ich gehört habe, dass du hier bist, da war ich nicht zu halten. Ja. Wir sind eben eingetrudelt. Der Reichsmarschall persönlich hat uns doch eingeladen, uns alle vom Metropoltheater. Du, die vorderen Räume sind alle extra. Was hast du denn da mitgebracht? Meine Nichte? Deine Nichte? 19 Jahre alt. Was? Und so etwas hältst du 19 Jahre vor mir versteckt? Das nenne ich Freundschaft. Entschuldige mich einen kleinen Augenblick. Ich glaube, ich muss mich da vorne doch mal sehen lassen. Bitte. Aber enttäusche mir das Kind nicht, hörst du? Für Sie bist du nämlich so eine Art Idealgestalt, Herr General. Wie heißen Sie denn, mein Kind? Ich heiße Ditto, Herr General. Oh Gott, Herr General. Aus deinem süßen Munde? Kann ich gar nicht hören. Macht mich direkt melancholisch, macht mich das. Sag Harry zu mir. Willst du? Unter einer Bedingung. Erfüllt. Welche? Dass Sie nie mehr mein Kind zu mir sagen, auch nicht Ditolein oder Geißlein. Das macht nämlich mich melancholisch. Geißlein? Habe ich noch nicht gesagt. Sie könnten es aber sagen. Wäre das nett. Geißlein. Aber Sie sollen es nicht. Abgemacht. Trinken wir drauf. Du nennst mich Harry, ich nenne dich Affenschmalz. Affenschmalz? Na, meinetwegen. Nicht schön, aber lustig. Na, siehst du, von jetzt ab werden wir beide nie mehr melancholisch sein. Wenigstens nicht, wenn wir sowas zusammen trinken. Und wenn wir zusammen nüchtern sind, erst recht nicht. Die Hauptsache, dass wir zusammen sind. Und das werden wir doch von jetzt ab. Sehr oft. Naja, ich kann ja ruhig ja sagen. Morgen früh haben Sie es ja doch vergessen. Mein liebes Kick. Verzeihung. Nie wieder. Mein liebes Affenschmalz, du kennst mich nicht. Du siehst in mir einen alten, vertortelten Saufkopf. Bin ich auch. Aber wenn du glaubst, dass ich ein Wort vergessen werde, das einer von uns beiden heute Abend sagt oder nicht sagt, dann bist du sehr im Irrtum. Frische Veilchen? Von wem hast du die? Von Tante Olli. Dann ist gut. Ja, ich glaube wirklich. Was? Ich glaube wirklich. Ich möchte noch was trinken. Dafür muss ich dir einen Kuss geben. Nein, bitte, Herr General. Herr General? Das kostet 2 Küsse. Ach, Mann, ihr schämt euch wohl gar nicht, hier in Anwesenheit einer alten Dame herumzuposieren, was? Küssen, Harry, mit deinem Mundhauch? Du, wenn dein Zündholz in die Nähe kommt, da gibt's eine Explosion. Bei mir schon längst Explosion, ganz ohne Zündholz. Didulein, tu mir den Gefallen und lass uns ein paar Minuten allein, verstehst du? Ich habe ihm was zu sagen, was ernst ist. Natürlich, Tante Olli, ich gehe schon hinüber. Ja. Aber wiederkommen, bitte. Vielleicht? Ganz bezaubernd. Ganz bezaubernd. Du, hör mal, Finger weg gefälligst. Das ist zu schad für dich, alten Dachkater. Ja, du hast recht. Ich werde mich zusammennehmen. Na, nun sprich mal, was denn los? Bist du jetzt halbwegs klar? Wie reiner Alkohol. Mach rasch, die kommen gleich. Bergmann ist raus. Seit letzter Woche. Du weißt, er war 6 Monate in Buchenwald. Und sie haben ihn so kaputt gemacht, dass er im Spital liegt. Polizeispital natürlich. Aber Jenny kennt einen Chefarzt dort, der Leute totschreibt und nachts rauslässt. Kostet 10.000, die hat sie aufgebracht. Sie ist entschlossen, mit ihm zu fliehen. Sie sagt, wenn er nach Polen verschickt wird, bringt er sich um, Harrylein. Harry, du bist der Einzige, der helfen kann. Dass er auf legale Weise rauskommt, mit Auswanderervisum oder so, ist ausgeschlossen? Auch nicht für Geld? Ach, ganz ausgeschlossen. Du weißt doch, wie scharf sie hinter ihm her sind. Ja, ich weiß. Die werden ihm nie die arische Frau verzeihen. Und schön ist sie auch noch. Und einem Nazi weggelaufen seinetwegen. Nein. Der kriegt keinen Ausreisevisum. Glaub mir, ich würde nicht zu dir kommen, wenn irgendeine andere Chance wäre, aber ich weiß wirklich nicht mehr, was ich mache. Ich weiß nicht. Wir werden schon was machen. Ja. Ist Jenny in Form? Was? Ich meine, als Fliegerin. Sie hat ja bei mir gelernt. Das weiß ich nicht. Aber für ihn wird sie alles tun und alles können. Natürlich. Eine Sache auf Leben und Tod. Das ist es sowieso. Aber um Gottes Willen, Harry, ich möchte nicht, dass du dich selbst... Korianke! Korianke? Wer ist denn das? Mein Chauffeur. Verstehe, General. Pass mal auf, Korianke. Jawohl, General. Wenn jetzt plötzlich jemand reinkommen sollte, sprechen wir über eine geplante Autotour mit Frau Olivia und ihrer Nichte nach Kohlhaasenbrück, verstanden? Kohlhaasenbrück, jawohl, General. Nehmen Sie mal den Kalender raus. Jawohl, General. Sie wissen ja, wann ich Zeit habe. Ganz genau, General. Kohlhaasenbrück. Erinnern Sie sich an Professor Bergmann? Samuel Bergmann, den Chirurgen? Jawohl, General. Der uns zusammengeflickt hat, wie wir das Malheur an der Kurve hatten, mit 120 Sachen. Richtig. Der Zauberkünstler, der den Leuten das Herz rausnimmt, wie eine Taschenuhr repariert und wieder reinsteckt. Ohne mit der Wimper zu zucken, jawohl, ja. Schnauze. Jawohl, ja. Sie haben ihn ins KZ gesteckt, wegen Rassenschande und 6 Monate malträtiert. Schweinerei, ja. Schnauze. Jawohl, ja. Sie erinnern sich auch an seine Frau, die Blonde, die seinerzeit bei uns fliegen gelernt hat? Entzückende Person, ja. Schnauze. Jawohl, ja. Sie treffen die beiden Herrschaften in der Wohnung von Frau Olivia. Übermorgen Nacht. Die genaue Zeit sage ich Ihnen noch. Jawohl, ja. Sie nehmen mit für den Professor alten Militärmantel und Mütze von mir, für die Dame Monteuranzug, Oberall. Fliegerhaube. Glauben Sie, dass Sie in meinen Wagen zum Schuppen 35 durchfahren können, ohne kontrolliert zu werden? Sichere Sache, General. Schuppen 35, ohne mit der Wimper zu zucken. Gut, Korianke. Befehl, General. Hey, was ist Schuppen 35? Dort steht eine kleine Sportmaschine, immer flugbereit, mit einer genauen Richtungskarte der nächsten und sichersten Luftroute in die Schweiz. Für alle Fälle. Und Korianke? Wo, glaubst du, hat der seine Vorderzähne gelassen? Hm? Den habe ich selbst im Jahre 34 aus dem KZ losgeeist. Harrylein, du bist das Engst. Schon vergessen. Herr General, ich glaube, der Herr Reichsmarschall ist etwas ungehalten, dass Sie nicht mal nach vorn kommen. Lassen Sie das meine Sorge sein. Oh, Verzeihung, Herr General. Und ganz im Vertrauen, der Führer ist plötzlich an die Front abgerufen. Ganz plötzlich, vor einer Stunde. Wussten Sie schon? Nee. Aber ein Grund zu einer neuen Flasche. Wie bitte? Ich möchte jetzt was Besonderes. Nicht zum Saufen, sondern zum Trinken, zum Genießen. Was Nobles, was Festliches. Ihr habt da einen auf der Karte, Augenblick mal. 1920er Lieserer Niederberg Helden. Letzte Trockenbeerauslese. Edelfreude. Verzeihen, Herr General, der hat ein Kreuzchen. Kreuzchen? Was heißt das? Reserviert. Unverkäuflich. Es sind wohl nur noch ein paar Pullen im Keller. Genau die paar Pullen haben auf uns gewartet. Reserviert? Für wen denn? Sind Sie sicher, dass er nicht für mich reserviert war? Ich will mal nachschauen, Herr General. Die Reservierungsliste wird hier seit 20 Jahren für die Stammgäste geführt. Wie ist die Nummer? 96. 96, ja, hier steht's. Reserviert für... Na, raus mit der Sprache. Für Herrn Remarque, Herr General. Für den Dichter Remarque, der auswandern musste, weil er einem Herrn im Propagandaministerium so gute Bücher geschrieben hat, ist das der? Ja, ich glaube, ja, es ist derselbe, der... Das nenne ich deutsche Treue. Die hebt er ihm wohl auch fürs frohe Wiedersehen. Der Wein ist nie verlangt worden, Herr General. Die Reservierung gilt natürlich nicht mehr. Mit dem Remark habe ich manche Runde ausgeknobelt. Der konnte schlucken, sage ich euch, wie ein Pelikan. Dagegen bin ich ein Mütterzaunkönig. Die Flasche für 50 Mark. Da sieht man, wie es zugegangen ist, bevor wir den Stall gereinigt haben. Ach, der Dr. Schmidt-Lausitz. So haben diese jüdischen Volksvergifter geprasst, während sich unsere in einer Winkelredaktion abschinden musste. Vielleicht haben sie für eine bessere Redaktion zu schlecht geschrieben, Herr Doktor. Damals hat man noch auf gutes Deutsch gehalten. Und mit dem Jüdisch, das stimmt mal nicht in diesem Falle. Sie wissen ja, dass Remarque ein Jude ist. Bei solchem Xindl gibt es keinen Unterschied. Herr Remarque von Ullstein. Wer mit Juden umgeht, ist selber ein Jude. Und wer mit dem Schwein aus einem Trog frisst, ist selber ein Schwein. Was wollen Sie damit sagen, Herr General? Mehr Selbstgespräch. Darf ich mich verabschieden? Ich habe Frühdienst. Herr General, meine Herren, Heil Hitler. Herr Doktor, Gott sei Dank. Jetzt kann ich singen. Detlef, wo bleibt der Wein? Ich beeile mich, Herr General. Ich fange mal an mit dem prähistorischen Pilotenlied. Der Refrain müsst alle mitsingen. Los, hau rein! Der Flieger fliegt bei Tage, der Flieger fliegt bei Nacht. Der fliegt in Sturm und Wolken, wenn es blitzt und wenn es kracht. Der fliegt auf schöne Mädchen, Sabalot, Pilz aus und Braus. Und wenn er eine schiefe Landung macht, dann fliegt der Flieger raus. Darum, puff, darum aus, puff, puff, immer schneller der Propeller, immer besser der Professor. Darum, puff, darum aus, puff, puff, fliegst du runter, fliegst du rum, immer puff, immer puff. Das ist gut, das müssen wir im Casino einführen, damit man mal auf andere Gedanken kommt. Kinder, ich sage nur, Prost! Prost! Wisst ihr denn überhaupt, was ihr da trinkt? Seid ihr mal durchs Moseltal gefahren und habt da den Hängen hinaufgeschaut, wo sich das alte Rebholz im nackten Schiefer hält? 1000 Jahre. 1000 Jahre Leben und Arbeit und Volk. Ganz ohne Propaganda. Los, Kinder, pusht mir doch mal! Zweite Strophe! Wer weiß, ob wir uns wiedersehen, die Welt ist kugelrund. Sah ein Herr bei Rösland stehen von 180 Pfund. Nimm dir was du hast, was du holder Morgenstern. Hau deine Rolle mit der Penne auf den Kopf, das ist der Tag des Herrn. Darum, puff, darum, puff, darum, aus, puff, puff. Immer schneller, der Propeller, immer besser, ja, Propeller. Herr General. Was ist denn los, Gorianke? Bei Ihrem Gesicht kann man ja das große Fürchten kriegen. Eine Order für die Staffel Eilers. Geben Sie her. Meine Herren, die Herren von der Staffel Eilers sind an die Front zurückbeordert. Sämtliche Urlaube sind aufgehoben. Sie melden sich marschbereit 8.30 Uhr im Luftfahrtministerium, Transportabteilung, und gehen mit 9 Maschinen zur Heeresgruppe Smolensk. Ja, da ist nichts zu machen, Kinder. Das ist uns oft passiert. Ich wollte, ich könnte mitkommen. Aber ich werde euch bald besuchen. Sobald ich den Laden hier mal ein paar Tage sich selbst überlassen kann. Meine Herren, ich wiederhole. 8.30 Uhr marschbereit. Luftfahrtministerium, Transportabteilung. Herr Hitler. Ja, ja. Meine Herrschaft, es ist Urlaub. Mit dem Rest der Nacht fängt jeder an, was er möchte. Frau Janke. So, schnell, General. Sie kennen doch den Leutnant Hartmann. Jawohl, mir bestens bekannter General. Was ist denn los mit dem Jungen? Kaum über die 20 und hat die ganze Nacht kein Wort gesprochen. Ja, einer von der Waderkante, General. Das sind verschlossene Naturen, die schweigen noch im Bett, General. Ich habe eben gesehen, er sitzt nach vorn, ganz allein. Holen Sie mir doch mal her. Befehl, General. Darum, puff, darum, puff, darum, aus, puff, puff. Und Herr General? Ach, Hartmann, das sind Sie ja. Herr General, befehlen? Gar nichts. Nur eine Frage. Was machen wir mit der angebrochenen Nacht? Ich möchte nicht stören, Herr General. Ich beobachte Sie schon die ganze Zeit. Immer sind Sie für sich, immer still, immer schweigsam. Was haben Sie? Was drückt Sie? Nichts, Herr General. Ja, jetzt machen Sie endlich mal den Mund auf. Platzen Sie doch mal, Mensch. Explodieren Sie. Fluchen Sie sich mal aus. Sagen Sie mal, hol's der Teufel. Und denken Sie dabei an wen und was Sie wollen. Kommen Sie, wir machen das mal zusammen. 1, 2, 3. Hol's der Teufel. Lauter. Hol's der Teufel. Noch lauter. Hol's der Teufel. Bravo. Sehen Sie jetzt wohler? Ein bisschen, Herr General. Sehen Sie, man muss manchmal die Atmosphäre reinigen, damit man nicht erstickt. Ich hoffe, Sie haben dabei auch an mich gedacht, von wegen Reinigung der Atmosphäre. Wir könnten uns dann viel besser verständigen. Ich verstehe nicht ganz, Herr General. Ach, Sie Schlauer, Sie wissen ganz gut, was ich meine. Glauben Sie, ich hätte Ihr Gesicht nicht gesehen, wenn ich die Kulturlaus angepflaumt habe? Sie finden doch meine Witze empörend und meine politische Haltung skandalös, oder? Ich habe mir darüber kein Urteil zu erlauben. Nur nicht kneifen, mein Junge. Ich weiß, was Sie denken. Aber das sind ja nicht Ihre eigenen Gedanken. Das ist nur, was man in Sie hineingestopft hat. Ihre Parteierziehung, die sagt Ihnen, es ist eine Schande mit dem General. Aber Ihr besseres Ich, das hat seine leisen Zweifel. Wie jedes bessere Ich. Jetzt will ich mal was sagen, Hartmann. Jetzt wollen wir mal so tun, als ob wir Menschen wären, ja? Vergessen Sie bitte, dass ich ein General bin und dass wir verschiedene Ansichten haben. Denken Sie einfach, wir wären beide in Zivil und alte Freunde und in dieselbe dusselige Schule gegangen. Können Sie sich das so für 5 Minuten mal vorstellen? Nein, Herr General. Na, da würde ich es mal anders fassen. Wenn ich jetzt irgendetwas fragen oder sagen sollte, was mich nichts angeht oder worüber Sie nicht reden wollen, dann sagen Sie einfach, Schnauze. Werden Sie das tun? Ich glaube kaum, Herr General. Verzeihung, Herr General. Was macht Ihre Braut? Ich habe keine Braut, Herr General. Aber Sie waren doch verlobt. Gelöst, Herr General. So. Warum denn? Wegen einer Unklarheit in meinem Stammbaum, Herr General. Meine Familie kommt nämlich vom Rhein. Es besteht kein Verdacht einer jüdischen Blutsmischung, aber eine meiner Urgroßmütter scheint vom Ausland gekommen zu sein. Ach so, daran liegt's. Dann läuft so ein armer Junge mit einer ausländischen Urgroßmutter herum. Na, und was wissen Sie denn über die Seitensprünge der Frau Urgroßmutter? Die hat doch sicher keinen Arier-Nachweis verlangt. Oder sind Sie womöglich gern Abkömmling von jenem Kreuzritter Hartmann, der in Jerusalem in einer Weinfirma angeheiratet hat? So weit greift die Rassenforschung nicht zurück, Herr General. Muss sie aber. Muss sie? Was kann da nicht alles vorgekommen sein in einer alten Familie? Vom Rhein noch dazu. Vom Rhein. Und jetzt stellen Sie sich doch mal Ihre Ahnenreihe vor, seit Christi Geburt. Da war ein römischer Feldhauptmann, ein schwarzer Kerl, der hat einem blonden Mädchen Latein beigebracht. Und dann kam ein jüdischer Gewürzhändler in die Familie. Und dann kam ein griechischer Arzt dazu. Oder ein keltischer Legionär. Ein graubündner Landsknecht. Ein schwedischer Reiter. Ein Soldat Napoleons. Ein desertierter Kosak. Ein schwarzer Flözer. Ein wandernder Müllerbursch aus dem Elsass. Ein dicker Schiffer aus Holland. Ein Magyar. Ein Pandur. Ein Offizier aus Wien. Ein französischer Schauspieler. Ein böhmischer Musikant. Das hat alles am Rhein gelebt, gerauft, gesoffen und gesungen und Kinder gezeugt und... Und der Goethe, der kam aus demselben Topf. Und der Beethoven und der Gutenberg und der Matthias Grünewald und... Was sehen Sie doch im Lexikon nach? Es waren die Besten, mein Lieber. Die Besten der Welt. Und warum? Weil sich die Völker dort vermischt haben. Vermischt wie die Wasser aus Quellen und Bächen und Flüssen, damit sie zu einem großen, lebendigen Strom zusammenrinnen. Vom Rhein, das heißt vom Abendland. Das ist natürlicher Adel, das ist Rasse. Seien Sie doch stolz darauf, Hartmann. Und hängen Sie die Papiere Ihrer Urgroßmutter in Locus. Prost! Meine ehemalige Braut Ihrerseits hat Nachweis über 4 Generationen. Das genügt zur Eheschließungslizenz mit Waffen-SS und für jede Parteikarriere. Darunter wird sie nicht heiraten. Dann seien Sie doch froh, dass Sie die Schleppe los sind, verdammt nochmal. Die ist so billig wie ein angebissener Appel. Die ist ein Spaß für 8 Tage Urlaub bestenfalls. Der haut meinen nackten Hintern mit der Reitpeitsche, damit sie ein Andenken hat und vergisst, wie sie heißt, wie man die Treppe runtergeht. Mein Gott, Junge, habe ich dich verletzt? Das habe ich nicht gewollt. Das ist mir nur so rausgerutscht, aus Wut, verstehst du? Ja, ich weiß, dir war es ernst mit dem Mädel. Ich habe das nicht so gemeint. Sie haben es so gemeint, Herr General. Sie hatten recht. Nein, ich war ungerecht. Ich bin zu weit gegangen. Es tut mir leid. Sie hat mir gesagt, ich sei lebensuntüchtig. Vielleicht ist es wahr. Vielleicht bin ich fürs Leben nicht tauglich. Aber fürs Sterben reicht es, Herr General. Quatsch, mit Leben und Sterben hat das überhaupt nichts zu tun. Denk nicht mehr dran. Es gibt Besseres auf der Welt. Größeres. Jawohl, Herr General. Der Tod auf dem Schlachtfeld ist groß. Und rein. Und ewig. Ach, Scheiße, das sind doch hohle Tiraden. Ja, ich weiß, du empfindest was dabei. Aber was Falsches, verstehst du? Der Tod auf dem Schlachtfeld, der stinkt, sag ich dir. Der ist gemein und roh und dreckig. Hast du nicht selbst gesehen, wie sie rumliegen? Was ist da groß dran und ewig? Er gehört zum Krieg, wie die Verdauung zum Fraß, sonst nichts. Du sollst den Tod nicht fürchten, wenn du ein Mann bist. Aber du sollst ihm widerstehen und ihn überlisten und ihn hassen wie die Pest. Wer ihn anbetet, wer ihn vergöttert und verklärt oder gar ihn sucht, der ist kein Held. Der ist ein Narr. Ich weiß, wir dürfen unser Leben nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen. Es gehört nicht uns. Wer denn sonst zum Donnerwetter? Jetzt sagen Sie ja nicht dem Führer, sonst sehe ich rot. Wir müssen der Truppe unsere Kampfkraft erhalten bis zum letzten Blutstropfen. Ach du lieber Gott. wenn ich nur einmal diesen letzten Blutstropfen nicht mehr schlucken müsste. Mir ist schon ganz übel davon. Du sollst deine dämlichen Blutstropfen beisammen halten, verstehst du? Du sollst überleben, hörst du? Durchkommen, rauskommen, wiederkommen und deine eigene Haut heimbringen, heil und gesund. Schau, ich bin doch selbst ein alter Soldat. Ich verstehe doch was von dem Geschäft. Am Ende gewinnt ja doch, wer überlebt. Ein junger Mensch muss sich doch freuen aufs Leben. Freust du dich denn nicht darauf, nach Hause zu kommen, wenn der Krieg mal aus ist? Ich weiß nicht, Herr General. Ich habe kein richtiges Zuhause, auf das ich mich freuen kann. Mein Vater ist im letzten Krieg gefallen. Meine Mutter hat dann wieder geheiratet. Einen Kaufmann, der Geld verdiente, reich wurde. Ich konnte ihn niemals lieben. Ich dachte immer, der nimmt jetzt alles und genießt es, was mein Vater geopfert hat. Seinem Volk geopfert. Ich hatte nie ein Zuhause, Herr General, bis... Bis ich zur Hitlerjugend kam. Meine Heimat war das Schulungslager, die Ordensburg und dann die Truppe. Hören Sie mir mal zu, Hartmann. Oder lassen Sie es bleiben, ganz wie Sie wollen. Vor Ihnen liegt das Leben. Aber Sie wissen nicht, was das Leben ist. Spüren nicht, dass draußen um Sie her der ungeheure Ozean rauscht. Ich aber sage Ihnen, das Leben ist schön. Die Welt ist wunderbar. Wir Menschen tun uns sehr viel, um sie zu versauen. Der Sinn des Lebens ist nicht Macht, nicht Glück, nicht Sättigung, sondern die Schönheit oder die Freude oder beides. Es ist das, was wir in unseren besten Stunden ahnen und besitzen. Und dafür, nur dafür leben wir überhaupt. Hören Sie zu, Hartmann, was der alte Mann quasselt? Ja. Haben Sie je als Kind auf einer Wiese nach einem Schmetterling gejagt? Sehen Sie, da waren Sie hinter der Schönheit her. Diese kleine Wiese, das ist Ihre Heimat. Haben Sie eine Ahnung, wovon ich rede? Ja. Ich rede von dir, mein Junge. Von dir und von mir, von uns Männern sozusagen. Männer sind eine komische Tiergattung. Wir verpassen ungern eine Gelegenheit, um über den Strang zu hauen. Bei uns ist immer eine Schraube los oder was verdreht. Wir murksen rum, als ob wir dafür bezahlt würden. Wir bauen die Welt nach eigenem Entwurf hoch und dann zerstören wir sie wieder, damit ein neuer Entwurf durchkommt. Vielleicht der unserer Feinde, vielleicht der des Besiegten. Der ursprüngliche Entwurf aber, nach dem zieht es uns immer. Warum sind Mineralien so schön und das Nordlicht oder die Maserung in einem Stück Holz? Und was wir selber machen, voll Bosheit und Hintertücke, es hilft nichts, wenn es gelingt, ist es schön. Ein Panzerkreuzer ist schön und ein schwerer Bomber und eine Jagdmaschine und eine Stahlbrücke über einen Fluss, ein Pferd, ein Baum im Herbst und ein Gewitter und eine Sonnenblume und manchmal sogar ein menschliches Gesicht. Herrgott, Hartmann, glaubst du mir nicht, dass es sich lohnt zu leben, sehr lange zu leben, ganz alt zu werden? Was ist denn das? Jetzt heult der Kerl. Na, das... Verzeihung, General. Ich muss leider stören. Sie werden am Telefon verlangt. Ich darf den Apparat gleich hier einstecken? So, bitte. Hallo? Ja, Olivia. Natürlich bin ich in Form. Rüberkommen? Ich weiß nicht recht. Du sag mal, ist die Kleine noch da? Welche Kleine? Dusselige Frage. Ja, bitte. Ich möchte mal sprechen. Guten Morgen, Affenschmalz. Ja, ich hatte was zu sagen. Ich dachte eben an deine Pfeilchen, die du an der Brust getragen hast. Stell sie ins Wasser. Es wäre zu schade, wenn sie kaputt gehen. Sie waren vorher noch ganz frisch, willst du? Wie? Ja, die werde ich mir pressen und aufheben, wie ein kleines Mädchen. Doch, das ist mein Ernst. Nein, ich komme noch rüber. Das gibt's nicht. Du bleibst natürlich. Also gut, ganz sicher. In 10 Minuten. Auf Wiedersehen. Tja, also Hartmann, Sie sind... Schläft der? Tatsächlich. Koryanke! Jawohl, General. Da, Koryanke. Sekt gleich, Herr General? Nee, Übermüdung. Bringen Sie ihn heim, Koryanke. Legen Sie ihn ins Bett und wenn ich komme, machen wir ihm ein ordentliches Frühstück, das ihn wieder hochbringt. Er muss um 8:30 in die Front zurück. Der junge Mann sollte sich krank melden, Herr General. Er braucht eine Ausspannung. Das tut er nicht. Nein, du machst schon. Hauptsache, dass er noch ein paar Stunden Ruhe hat. Schaffen Sie es allein? Ohne mit der Wimmer zu zucken. Nehmen Sie meinen Wagen, der ist besser gefedert. Und rufen Sie mir ein Taxi. Jawohl, Herr Rat. Detlef, die Rechnung. Bitte sehr. Ist schon bereit, Herr General. Gut. Hier. Werde sofort wechseln. Unsinn, der Rest ist für Sie. Oh, das ist zu viel, Herr General. Sie werden mich nicht mehr erziehen, Detlef. Wer als Verschwender geboren ist, der stirbt als... Naja, ich bin so müde wie ein Bombo. Gute Nacht. Gute Nacht, Herr General. Vielen Dank. Komisches Geräusch in der Wand. Tickt immer noch. Na, meinetwegen. Polizeipräsidium. Ja, bitte, die Zentrale der geheimen Staatspolizei in der Prinz-Albrecht-Straße. Verbinde. Danke. Stabo-Zentrale? Ach, bitte. Ich bin 7283. Bitte Geheimstelle C, den Herrn Kommissar vom Nachtdienst. Stelle C, Nachtdienst. Hier spricht wieder der Oberkellner Detlef aus dem Weinrestaurant Die Traube. Sie wissen, ich bin die 7283. 7283, Weinrestaurant Die Traube. Wie war der Empfang? Haben Sie alles gut hören können? Nicht alles verständlich, aber es genügt. Das Gerät tickt etwas laut. Wir kriegen den nächsten Tag neue Geräte rein, wesentlich verbessert, völlig geräuschlos. Ich merke Sie vor. Ja, danke. Heil Hitler. Heil Hitler, Herr Kommissar. Feuchteufel. Nee. Nein, Frau Olivia, ich mach mich immer auf. Um Gottes Willen, Korianka, was ist denn passiert? Was ist mit Harras? Der General ist verschwunden. Verschwunden? Jawohl, verschwunden. Seit wann denn? Seit 14 Tagen. Wie kam das denn? Wieder Blitz aus dem Blauen. Wir hatten keinen Ausbruch vor. Wagen voll getankt, plötzlich kommt der Ruf, Alene, ein bisschen grün um die Kiemen und sagt, Korianka, die mal rasch die kleine Handtasche, Zahnbürste und Nachtzeuge nüchtig, ich muss ein paar Tage verreisen. Und kein Wort weiter und raus. Ich glück so runter, was sehe ich? Benz, Mercedes, Reichsflagge, Parteiabzeichen, SS-Wimpel. Großer Gott. Ja, da denke ich dicke Luft, denke ich. Ja, und sonst wissen Sie nichts? Offiziell heißt es, der ist eine Ostfront, aber das glaubt doch kein Mensch. Die wollen ihn fertig machen. Nein, nein, nein, um Gottes Willen, nein. Sie machen ja nur mies. Nee, nee, ich mache nicht mies. Aber in ausländischen Zeitungen steht es und das britische Radio hat es auch gemacht. Ja, da muss man nicht jedes Wort glauben. Sie werden euch ganz andere Sachen glauben. Ach Gott, nee, nee, nee. Heilige Seekuh, das ist er. Was? Ist ja nicht möglich, aber das ist doch sein Klingeln. Herr General! Herr General! Moin, Frau Henry. Da sind wir wieder. Herr General, also die Freunde, hatten Sie den Schlüssel verloren, oder? Nee, den Schlüssel habe ich noch nie verloren. Für den hat man sich anderweit interessiert. Harry, Gott sei Dank. Ach, Olivia. Du, ich komme direkt vom Galgen. Ach, Harry, mach keine schlechten Witze jetzt. Aber ich will gehen, jetzt wo ich weiß, dass du wieder da bist. Du hast jetzt sicher andere Dinge zu tun. Nee, nee, bleib nur. Du siehst, mein Corianderli ist schon stumm hinaus. Bestimmt sucht er uns gleich eine gute Pulle. Ich habe aber doch das Gefühl, ich störe. Du bist ganz abwesend. Irrtum. Ich bin ganz da. Bleib nur und erzähle. Was gibt's Neues? Außer der Sorge um dich gibt's nichts. Doch. Die Sache mit dem Bergmanns, den wir helfen wollten. Was ist damit? Ich konnte ja nichts mehr machen damals. Musste so plötzlich weg. Was ist damit? Darüber sprechen wir ein andermal. Nee, darüber sprechen wir jetzt. Wir werden das Kind jetzt schon schaukeln. Zu spät. Wie denn? Der Bergmann? Gift. Und seine Frau? Beide zusammen, sie wollte nicht allein bleiben. Hier, den Brief hat mir der Lazarettarzt gebracht. Es ist ein Abschied an dich. Verflucht nochmal, verflucht nochmal, verflucht. Warum konnten sie mich denn nicht einen Tag später? Dann hätte ich es noch geschafft. Es wäre auch damals schon zu spät gewesen. Er wollte nicht mehr. Verflucht nochmal. Mein lieber Freund, wenn dieser Brief Sie erreicht, habe ich den Schritt in die Freiheit getan. Dies ist der einzige Weg zur Freiheit, der mir nach dem, was ich erlebt habe, noch gangbar erscheint. Für das, was man ein neues Leben nennt, hätte ich keine Kraft mehr gefunden. Ich weiß, was Sie bereit waren für mich zu tun. Sie haben es für andere, unglücklichere getan, deren Segenswünsche Sie ewig und so weiter und so weiter. Der Gedanke, dass es noch Menschen wie Sie und sein Dank und sein... Harry, auf den Brief darfst du stolz sein. Stolz. Ausgerechnet. Jetzt wollen wir mal über uns selbst gerührt sein, was für edle Menschen wir sind. Jeder hat seinen Gewissensjuden oder mehrere, damit er nachts schlafen kann. Aber damit kauft man sich nicht frei. Das ist Selbstbetrug. An dem, was den tausend anderen geschieht, denen wir nicht helfen, sind wir deshalb doch schuldig. Schuldig und verdammt in aller Ewigkeit. Und wir kommen alle dran. Ganz von selbst. Mhm. Einer nach dem anderen. Sie reckt sich ja schon aus den Gräbern. Himmel hoch. Siehst du sie nicht? Hast du sie nie gesehen? Was, wen? Schau mal da zum Fenster hinaus. Da wächst sie über die Dächer. Nur eine Hand, 5 Finger. Aber riesenhaft, ungeheuer. Als könne sie eine ganze Stadt ergreifen und hochheben und wegschmeißen. Dann schrumpft sie wieder ein, dann wächst sie wieder. Ich weiß genau, dass es die großen Scheinwerfer der Flakzentrale Funkturm sind. 5 suchende Lichtsäulen, sonst nichts. Aber es ist doch eine Hand. Ich weiß auch, wessen Hand. Mein Gott, Harry, was haben sie dir nur getan? Wenn du schon aufgibst, was soll dann aus uns werden? Ich gebe ihr nicht auf. Im Gegenteil. Ich werde ihnen noch eins vor den Latz knallen. Und wenn es in der 12. Runde ist... Hör mal, Harry, du solltest abhauen. Es hatte doch keinen Zweck mehr. Doch, es hat noch einen Zweck. Da ist noch etwas, das muss ich herauskriegen. Die Wahrheit nämlich. Na ja. Ein Auto ist unten. Das ist der Dr. Lausitz-Schmidt oder so, der vom Probei... Sie wissen schon, der Spitzel. Soll ich aufmachen? Ist vielleicht besser. Spielen, da gehe ich, da fürchte ich mich. Bleib mir gesund. Nein, du! Du, Harry... Ich habe Angst um dich. Ach was. Lass dich mal wieder sehen. Ja, bestimmt, Harry, bestimmt. Am besten, du gehst hinten hinaus. Der braucht dich nicht zu sehen. Ja. Oh ja. Leb wohl, Harry. Leb wohl. Leb wohl, Olivia. Heil Hitler, General Arstar? Jawohl, Herr Doktor. Heil Hitler, Herr General. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihnen erlaubt hätte, hierher zu kommen. Ich muss in Ihrem eigenen Interesse... Was kümmert Sie mein Interesse? Die Komödie ist vorüber. Was wollen Sie doch? Es handelt sich um ein paar Worte dienstlicher Natur. Eine Übermittlung, zu der ich beauftragt bin. Ein Befehl? Das ist Auffassungssache. Dann kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass ich von Ihnen keine Orders entgegennehme. Sie scheinen den Ernst der Lage immer noch nicht begriffen zu haben. Glauben Sie, ich halte das für ein Kinderspiel? Nach 14 Tagen Prinz-Albrecht-Straße? Bilden Sie sich ein, Sie könnten mir drohen? Dann hinken Sie nach. Damit bin ich bedient. Na, Ihr Auftreten und Ihre körperliche Verfassung beweisen, dass Sie sich über Ihre Behandlung nicht zu beklagen haben. Ich soll mich wohl noch bedanken, dass ihr mir nicht das Nasenbein eingetappert habt. Ihr würdet mir doch mit Wonne sonst was zerquetschen, wenn ich nicht ein paar Freunde im Generalstab hätte, die Krach schlagen könnten. Und die Scheinwerfer über meiner Pritsche haben mir genügt. Nur glauben Sie ja nicht, ihr hättet mich klein gekriegt. So nicht, mein Junge. Ich würde mich an Ihrer Stelle auf die Freunde im Generalstab nicht allzu sehr verlassen. Die lassen Sie unsere Sorge sein. Sie haben Ihre vorläufige Freilassung rein sachlichen Erwägungen zu verdanken. Ich habe das Wort vorläufig zur Kenntnis genommen. Auch ohne das würde ich meinen derzeitigen Zustand nicht mit der Freiheit verwechseln. Ihre derzeitige Lage gibt Ihnen Gelegenheit zu einer völligen Rehabilitierung, Herr General. Die Sabotageakte in der Flugzeugproduktion, für die Sie als Leiter des Technischen Amtes verantwortlich sind, müssen innerhalb von 10 Tagen endgültig aufgeklärt und abgestellt werden. Andernfalls? Es gibt keinen andernfalls. Die Untersuchung, zu der die Staatspolizei Sie in Gewahrsam nehmen musste, hat bisher keinen vollen Beweis gegen Sie erbracht. Es besteht jedoch der Verdacht, dass Sie staatsfeindliche Elemente decken. Sie haben 10 Tage, um diesen Verdacht zu entkräften. Das heißt, 10 Tage Galgenfrist. Frist genügt. Auch den Galgen brauchen Sie sich doch nicht unbedingt zu kaprizieren. Ach, Sie meinen, es gibt auch andere Mordmethoden? Das überschreitet den Rahmen einer dienstlichen Information. Ich hoffe, Sie wissen, woran Sie sind. Oh ja. Persönlich möchte ich noch hinzufügen... Danke, bekannt. Sie werden es trotzdem hören. Persönlich würde ich keine 10 Tage und keine 10 Minuten zögern, einen Menschen wie Sie unschädlich zu machen. Gegenseitig. Das weiß ich. Ich weiß, dass Sie in mir einen Todfeind erblicken. Sie haben recht. Für uns beide ist kein Platz unter der Sonne. Auch nicht unter meinem Dache. Ihre Arroganz ist verfehlt. Ihr Spiel ist aus. Sie haben geglaubt, Sie können hier den Rahmen abschöpfen und sich daran fettzuschlecken und uns mit dem Sudel in den Sautrog schütten. Sie haben sich verrechnet. Es kommt umgekehrt. Möglich. Es kommt immer umgekehrt. Das Rad dreht sich, solange es rollt. Für Sie wird sich das Rad nicht mehr drehen. Sie und Ihresgleichen haben lang genug auf uns herabgeschaut. Wir aber schauen nicht lang herab. Wir treten. Und zwar in die Weichteile und immer nur auf Wehrlose. Rottenweise, in geschlossener Formation, mit Genehmigung der Behörde. Und sowas will die Welt beherrschen. Ihr werdet euch wundern. Vorläufig wundern sich noch die anderen. Sie aber, General Harras, brauchen sich auf Ihren persönlichen Mut nichts einzubilden. Den kann jeder haben. Und was Ehre ist, das bestimmen wir. Verachten Sie uns, wenn Sie es sich leisten können. Wir zahlen zurück. Heil Hitler. Hey, was ist denn los? Nichts, Kurianke. Schade, dass hier oben die Fahrstuhltür nicht aufgeht, wenn der Lift im Keller ist. Den hätte ich gerne mal abspringen lassen und die rufen falsch und wird nachgeliefert, ohne mit der Schnauze. Winter... Schnauze! Jawohl, ja. Mach lieber das Fenster auf. Lass frische Luft herein. Jawohl, ja. Was macht Oderbruch? Oderbruch? Ja. Er wurde kalkweiß, als die Meldung kam, dass sie fort sind. Wir dachten, er macht schlapp. Da hat er fast jede Nacht durchgearbeitet. Ja. Er ist der Beste. Ganz übelster General. Irgendein Ergebnis bis jetzt? Nee, noch nicht greifbar. Neuer Unfälle vorgekommen? Hat plötzlich aufgehört, seit 14 Tagen. Seit 14 Tagen? Das ist unheimlich. Das riecht nach einer ganz verteufelten Planmäßigkeit. Aber wo steckt die Wurzel? Hauptsache, dass Sie wieder die Täter reiten. Jetzt werden wir den Hund schon hetzen, Herr General. Ach, ich glaube, es hat keinen Zweck mehr. Ich glaube, es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Es hat doch, keinen doch, Zweck. Herr General. Ach, was denn? Riechen Sie nicht? Doch. Veilchen. Ist sie da gewesen? Jeden Tag. Und heute? Schon hier, durch die Hintertür heimlich eingeschmuggelt. Was? Und damit fiel das vereinbarte Stichwort. Harry. Affenschmalz. Ach. Ist es nicht widerlich, dass man heulen muss, wenn man sich freut? Das nenne ich doch nicht geheult. Die paar Tröpfchen Weihwasser. Ich habe mir so schreckliche Sorgen gemacht. Unfug. Ich fliege doch schon ein Vierteljahrhundert in der Luft herum und mir ist noch nie was passiert. Wir haben gefürchtet, es könnte wahr sein, was geflüstert wurde. Und wenn es gestimmt hätte, wäre das wirklich so schlimm für dich? Ja. Du hast dich verändert. Du bist älter geworden. Schöner geworden. Ach. Ich muss dir was gestehen. Vor 10 Minuten, oder sind es noch 5, da hatte ich einen Augenblick, in dem mir alles ganz gleich war, was noch kommen kann. Jetzt aber, weißt du, wie mir jetzt zumut ist? Sag's! Schule schwänzen! Ganz große Ferien! Du musst eine Landplage gewesen sein, daheim und in der Schule. Der Koriander hat's mir erzählt. Ja, der war immer dabei. Und schon mit 13 hinter den Mädels her. Das hat er auch erzählt? Oh, das Ärgste hat er, glaube ich, weggelassen. Man sollte ihm die Schnauze vernähen. Na, er hat ja nichts Schlechtes über dich gesagt. Natürlich nicht. Du weißt doch, für den bist du der liebe Gott. Verdammt. Ich hätte Odol saufen sollen. Ich stinke ja schon wieder nach Alkohol. Und das gehört zu dir. So habe ich dich kennengelernt. Ich habe schon fast keine Angst mehr vor dir. Aber bitte, jetzt gib mir was zu trinken. Irgendwas. Ich glaube, mir ist ganz schwach. Und jetzt soll mal einer herkommen und behaupten, das Leben wäre nicht schön. Man kann alles überstehen, wenn man sich nur auf etwas freut. Prost! Prost! Sich freuen. Ach, sich richtig freuen. Vielleicht muss man das auch erst lernen, bis man es kann. Du kannst es. Und dein ganzes Leben lang sollst du dich freuen. Immer wieder. Und lieben. Und glücklich sein. Es braucht eine Welt von Freude, um all den Jammer aufzuwiegen. Sonst würde ja die Erde so schwer, dass sie nicht mehr schweben kann. Ach, es ist wunderbar. Es ist alles wunderbar. Jetzt möchte ich ganz weit fort sein mit dir und die Welt ansehen. Mein Gott, New York. Einmal ganz oben auf einem Wolkenkratzer stehen und dann sein Taschentuch runterfallen lassen und hinunterschauen, wie es immer, immer kleiner wird, wie eine Schneeflocke über all dem Verkehr. Und das Meer und die Häfen, vielleicht China oder Rio de Janeiro. Ach, mir wär's ganz gleich. Ich könnte alles tun neben dir. Geschirr waschen, Kinderlausen, Fabrikarbeit, alles. Nur frei sein, draußen. Vielleicht durchwandern wir noch einmal zusammen die Welt. Vielleicht schmeißen sie uns hier rechtzeitig raus, weil wir so unvorschriftsmäßig glücklich sind. Komm, zieh mir die Jacke aus. Ich bin doch hier zu Hause. Du bist wunderbar. Du bist wunderbar. Ach, sind wir dumm. Ach, sind wir dumm. Komm, küss mich. So. Ohne mit der Wimper zu zucken. Schnau! Was für eine komische Uhr du hast. Ach, das ist keine Uhr. Das ist eine sogenannte Zeitrübe oder Stundenkartoffel. Sie heißt auch Beulenpest. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die muss ja furchtbar alt sein. Sag mal, geht die denn gut? Oh, die rennt, dass man sie an der Kette halten muss, weil sie nicht stehen bleibt. Aber da braucht man nur gegen den Hinterkopf zu hauen. So. Bist du noch nie jemand auf die Idee gekommen, dir eine neue Uhr zu schenken? Doch, jede bessere Dame. Aber ich habe keinen Bedarf. Das ist wohl das einzige Stück, von dem ich mich niemals trennen würde. Woher hast du sie? Es hat sie mir jemand gegeben. Du sollst nicht darüber sprechen, wenn du nicht willst. Es war der erste, den ich abgeschossen habe. Ich war bei ihm, als er starb. Er sagte Souvenir und hat mir die Uhr gegeben. Dazu hat er gegrinst, eine Zigarette geraucht. Da wusste ich plötzlich, dass ich leben bleibe. Solange ich die Uhr habe. Das ist natürlich dummes Zeug. Aber wie er so grinste, ganz ruhig, da musste ich denken, der weiß es. Sterbende sehen mehr als unser einer. Man sollte nicht über sowas sprechen. Ich habe es nie getan. Nie zuvor. Glaubst du nicht, du könntest mit mir über alles sprechen? Doch. Und deshalb sollst du wissen, wie es mit mir steht. Mein Leben ist derzeit weniger wert als die alte Uhr. Es kann jeden Moment stehen bleiben. Sie sind hinter mir her. Ich wollte dir das verschweigen. Aber was hätte das alles für einen Sinn zwischen uns, wenn wir nicht Vertraute würden? Verbündete. Für jetzt und immer. Jetzt weiß ich, dass du mich liebst. Für jetzt und immer. Es ist ein Lied in der Luft. Hörst du es? Ja. So zwitschern die Eichhörnchen. Seit wann zwitschern die Eichhörnchen? Ja. Seit wann zwitschern die Eichhörnchen? Und wenn du sagst, sie zwitschern, dann zwitschern sie vielleicht. Sie zwitschern. Verlass dich drauf. Du, ich muss dir was sagen. Ja? Ich habe vor, abzuhauen. Durch die Luft ohne Fahrschein. Verstehst du? Ja. Wann und wie, weiß ich noch nicht. Wenn es Glück... Es muss glücken, es muss. Hörst du, wie die Uhr tickt? Sie ist noch lange nicht futsch. Sie wird noch 100 Jahre alt in deiner Hosentasche. Falls die Naht nicht platzt. Muss ich jetzt gehen? Ich glaube. Was jetzt kommt, muss ich allein abmachen. Wie werde ich von dir hören? Ich erreiche dich. Ja. Hier würden sie dich bewachen. Oder schlimmer. Ich gehe. Komm jetzt, Kind. Ich bin glücklich. Herr General. Wie sehen Sie denn aus? Es ist was passiert. Was? Im Abendblatt. Nein, red schon. Eilers. Eilers? Ja, Eilers. Ja, was denn? Tödlich verunglückt. Absturz über dem Flugfeld. Unaufgeklärter Maschinendefekt. Durch die Zeitung. Kein Anruf. Führer als Staatsbegräbnis angeordnet. Dorianke? Ja. Nimm den großen Wagen. Mach Tempo. Fahr zu Oderbruch. Hol ihn her. Sag ihm, er soll alles mitbringen, was er an Material zur Hand hat. Wir müssen jetzt arbeiten. Verlier keinen Augenblick. Keinen Augenblick, Herr General. Soll ich aufmachen? Wer könnte das sein? Soll ich? Nee, jetzt nicht. Ich kann nicht. Aber die haben uns doch gehört, Herr. Also in Gottes Namen. Sofern der Herr noch lebt. General, was stimmt denn der? Herr General, Sie verzeihen, dass ich Sie gleich auf Ihre Rückkunft überfalle. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch, Herr Präsident. Und? Meine Tochter. Herr Littler, Herr General. Aha, Ihre Tochter. Ach was, Pützchen. So, das Pützchen. Ich heiße eigentlich Waltraud. Ich konnte den Namen nie aussprechen, da wurde ich eben Pützchen. Das ist ja auch ganz schön. Papa wollte mich nicht mitnehmen. Jeder Widerstand zwecklos. Ich musste endlich den Herrn kennenlernen, von dem so viel geschwafelt wird. Außerordentlich liebenswürdig. Vor allem, mein liebes Pützchen, musst du uns jetzt einen Augenblick allein lassen. Etwas Dringendes, etwas Dienstliches. Du kannst vielleicht nebenan... Ja, bitte. Na schön. Aber nur 3 Minuten, mehr geht nicht. Meine Tochter ist für ihre 19 Jahre schon etwas, wie soll ich sagen, etwas... Ja, das ist sie. Ja. Setzen wir uns doch. Sagen Sie, kann man hier abgehört werden? Nur von seinem Gewissen, Herr Präsident. Ich weiß nicht, was Sie meinen, General. Jetzt muss ja jeder zuerst vor seine eigene Tür kehren. Gut, kehren wir. Sie als der Ältere haben den Vorzug. Vor meiner Tür hat sowieso schon die Gestapo gekehrt. Und die kehrt andersrum. Den Dreck ins Haus. Ich kann in diesem Tone nicht mit Ihnen reden. Na, dann gehen wir essen. Nehmen Sie doch Vernunft an. Es geht ums Leben. Das ist Privatsache. Mich interessiert lediglich die Stellungnahme des Beschaffungsamtes in Sachen der Materialschäden. Die Situation hat sich in eine Richtung entwickelt, der man sich nicht in den Weg stellen kann, darf. Das heißt, Sie haben gegen mich Stellung genommen. Sie haben den Verdacht und die Verantwortung einseitig auf meine Ämter abgewälzt. Ich habe nur meine Pflicht getan. Im Bereich der Metallfabrikation sind einwandfreie Entlastungsbeweise erbracht. Alle Spuren weisen in die gegebene Richtung. Meines Wissens gibt es keine Spuren. Weder hier noch dort. Sondern nur eine gegebene Richtung. Nämlich gegen mich. Aber was soll ich denn tun? Meine Lage ist schwierig genug. Ich muss es leider aussprechen durch Ihre Schuld. Man hat einen Teil unserer Unterhaltung damals aufgenommen. Gott sei Dank nicht sehr deutlich. Aber mir bleibt nichts anderes übrig als... Bitte verstehen Sie mich doch. Ich verstehe durchaus, dass ein Mensch sich retten will. Darum dreht es sich nicht. Sondern? Um Ihre Rettung. Es gibt da nur einen Weg und ich will alles tun, um ihn für Sie zu ebnen. Sie kennt doch Funk. Schließlich hat er Humor und trinkt auch gern. Ich weiß, dass er Sie irgendwie schätzt. Ich könnte eine Zusammenkunft veranlassen, ganz zwanglos, vielleicht einen Dämmerschuppen in meinem Hotel. Hat genug Einfluss, um das Notwendige zu vermitteln. Und das wäre? Sie müssen in die Partei eintreten. Sie müssen eine vollständig andere Stellung beziehen. Sie müssen sich mit Himmler verständigen. Und die Luftwaffe der SS in die Hand spielen. Sie können es ja doch nicht verhindern. Es ist das Gebot der Stunde. Wir stehen in einem Kampf, in dem Einigkeit über alles geht. Ja, Sie wissen, mir fällt es schwer genug, aber wir müssen doch Deutschland vor dem Bolschewismus retten. Nicht nur Deutschland, die Welt. Retten Sie, Präsident. Retten Sie Feste. Retten Sie vor allem Ihre Aufsichtsratsposten und Ihre Dividenden. Aber ohne mich. Sie müssen doch einsehen, man kann nicht wieder den Stachel löcken. Es sind auch Ihre Ideale, um die es geht. Es geht doch um die gesamte christliche Zivilisation. Dann retten Sie auch die. Es rettet ja jeder etwas heutzutage, was er nicht beweisen kann. Die Religion, die Kultur, die Demokratie, das Abendland. Wohin man rotzt, ein Kreuzzug. Wenn ich nur einen treffen würde, der zugibt, dass er nichts als seine Haut rettet. Das möchte ich auch sehr gern. Aber nicht mittels Dämmerschoppen. Sollte ich ein Ideal haben, so ist es ein ganz bescheidenes geworden. Mich nicht selber anspucken zu müssen. Nicht mal bei Gegenwind. Wollen Sie damit sagen, dass ich meine Ehre preisgegeben hätte? Ja. Man lebt doch nicht zum Spaß. Man muss doch Opfer bringen. Ja, ich weiß, wir gehen alle vor die Hunde. Man hat keinen freien Willen mehr. Ich habe Durst. Es gibt Bier in der Küche. Herrgott, können Sie mich denn nicht verstehen, General? Doch, Präsident. Ziemlich genau. Ich habe nichts anderes erwartet. So, meine Herren, die Frist ist um. Wir sind ohnehin fertig, mein Fräulein. Darf ich mal Ihr Telefon benutzen? Aber gewiss. Ich wollte ohnehin mal draußen nachsehen, ob ich was zu trinken da. Sie entschuldigen mich. Nun sag schon, Pützchen, du willst doch gar nicht telefonieren. Warum hast du mir auf den Fuß getreten? Keine Angst, Papa. Nicht von wegen Poussage. Es war nur ein Trick, um ihn rauszubekommen. Was soll denn das, Kind? Ich habe da was entdeckt. Das will ich mir mal näher anschauen. Was? Wo? Da auf dem Schreibtisch. Tolle Sache, mein Lieber. Was denn? Ein Brief. Ein Brief? Den muss ihm gerade jemand gebracht haben, sonst hätte er ihn versteckt. Ja, was ist denn das für ein Brief? Von einem seiner jüdischen Freunde. Er soll ja schon ein paar davon über die Grenze geschmuggelt haben. Um Gottes Willen, das sind da staatsfeindliche Umträge. Vielleicht noch etwas mehr. Gib mir den Brief. Ich denke nicht dran. Gib mir den Brief. Was willst du denn damit? Ich möchte nicht, dass du Dummheiten machst. Dummheiten? Mit diesem Brief kannst du ihn vernichten. Na, wenn schon. Also ich möchte... Was denn? Es wäre dumm, es wäre gefährlich. Im Krieg gibt es Glück und Unglück. Es kann auch einmal ganz anders kommen. Dann braucht man Leute wie diesen General. Dann muss man froh sein, wenn man solche Leute kennt, gut kennt. Ach, Papa, du bist ja eine Kackhose. Was sind das für Ausdrücke? Ja, das bist du. Da ist doch der General ein anderer Kerl. Der hat wenigstens Mumm. Also, was willst du mit dem Brief machen? Das kommt drauf an. Das hängt von ihm ab. Vielleicht mache ich ihn ganz groß. Vielleicht lasse ich ihn fallen. Ich glaube, du bist verrückt. Ich glaube kaum. Vor allem müssen wir jetzt hier verschwinden. Du kannst hier gehen. Ich bleib nur ein bisschen. Gehört sich denn das? So, hier ist Bier. Ich muss leider danken, Herr General. Eine dringende Verabredung. Meine Tochter möchte wohl noch ein paar Minuten hier bleiben. Darf sie? Na, natürlich, bitte. Herr General, ich hoffe, es wird sich alles bald zum Besten klären. Wir werden es sehen. Herr General? Herr Präsident? Ich halte Sie doch nicht von irgendetwas ab, Herr General? Nee, nee, ach nee. Ich habe nicht alle Tage Gelegenheit. Ja, ja, ja. Wie gefällt Ihnen meine neue Uniform? Zu braun. Ah, Sie ziehen wohl Fleischfarbe vor. Sind Sie in der NSRFF? Ja, gerade in der Sonderschulung für fortgeschrittene Reichsfrauenschaftsführerinnen-Anwärterinnen. So, was lernen Sie denn da? Alles, vor allem Weltanschauung, besonders vom Standpunkt der fraulichen Belange. Wir hören erstklassige Autoritäten über Rassenpolitik, Zuchtwahl, Geschlechtshygiene, Körper- und Seelenkultur, alles. Momentan haben wir eine Vortragsreihe, der Schmerz im Leben der Nation. Hochinteressant. Ist das ein fraulicher Belang? Und ob? Ertüchtigung des Gefühlslebens. Das muss bei den Müttern anfangen. Alles auf wissenschaftlicher Grundlage, verstehen Sie? Biologisch, medizinisch, philosophisch. Der Schmerz bei Nietzsche, die ethische Bedeutung des Schmerzes von Geheimrat Sauerbruch. Abbau der Verweichlichung des falschen Mitleids, ist ja dekadent. Also, wenn ich mal ein Kind kriege, da gibt's keine Narkose, da wird hellwach durchgestanden. Da möchte ich Hebamme sein. Das könnte Ihnen so passen. Na, und dann sollten Sie uns mal Turnen sehen, da würde Ihnen die Zunge raushängen. Lauter stramme Mädels mit nichts als Schamhöschen bekleidet. Zum Abgewöhnen. Vorurteile, das gibt's nicht bei uns. Soziale Unterschiede, hat alles aufgehört. Der Glanz, der Aufstieg, das hat Ihnen ja gepasst. Warum nicht mehr? Sie könnten alle überflügeln. Sie haben das Zeug dazu. Schlimm genug. Schauen Sie sich doch die anderen an. Schatten, Weichtiere, Bonzen. tüchtige Kerle dabei, aber kein Format. Der Göring, ein eitler Kloß, der Milch, der Kesselring, alles halbe Sachen. Der Himmler hat Grütze, aber ist kein Soldat. Sie könnten alle in die Tasche stecken. In einem Jahr können Sie der Größte sein. Die Macht hinterm Führer und jeden abkrageln, der Ihnen nicht gefällt. Macht ist Leben, Macht ist Genuss. Mensch, wenn Sie zugreifen, ich mach Sie ganz groß. Sie machen mich ganz groß? Und warum, wenn ich fragen darf? Weil ich Sie mag. Sie wissen es ja. Warum soll ich es nicht sagen? Und Sie brauchen mich, Harry. Sie täuschen sich. Ich bin das falsche Objekt. Ich brauche niemanden. Und wenn ich jemanden brauche, den suche ich mir selbst. Schauen Sie mal in den Spiegel. Sie sind ein Raubtier. Sie haben Habichtsaugen und Reißzähne wie ein Wolf. Was wollen Sie denn mit der grünen Rapunzel? Die wird Ihnen fad, ehe Sie angebissen haben. Gehen Sie jetzt fort. Ich warne Sie. Es wäre gescheiter, Sie würden sich warnen lassen. Man schmuggelt nicht ungestraft alte Juden über die Grenze. Was denn? Was zum Untergehen verurteilt ist, das muss herunter. Da lässt man die Finger weg, sonst kriegt man drauf. Auf die paar Juden kommt es bei uns nicht an. Die wollten lang genug das Salz der Erde sein. Jetzt können Sie Salz schlucken, bis Ihnen der Schlund verdorrt. Wollen Sie mitfressen? Was heißt denn das? Ach, der Brief. Wo ist denn der Brief? Sie haben den Brief. Ich sag nichts mehr. Her mit dem Brief. Wer nicht hören will, muss fühlen. Dann hören Sie. Wenn Sie nicht auf der Stelle verschwinden, ziehe ich Ihnen hier die Reitpeitsche durchs Gesicht. Quer durchs Gesicht, dass das gezeichnet ist, solange Sie vegetieren. So, so einer bist du, du Feigling. Dir werde ich eintränken, du gemeiner Hund, du Verräter. Raus! Gott im Himmel. Ich habe Angst. Ja. Wer da? Oderbruch. Ach, Oderbruch. Kommen Sie rein. Habe ich Sie erschreckt? Korjanka hat mir den Schlüssel mitgegeben. Oderbruch, Gott sei Dank, dass Sie da sind. Ich war wohl ein bisschen hysterisch. Ich hatte dunkel gemacht, um Luft hereinzulassen. Man weiß nie genau, was so im Dunkeln herumschleicht heutzutage. Und ich dachte immer, ich hätte keine Nerven. Das denkt man, wenn man sie Tag und Nacht in Gewalt haben muss. Es ist ja kein Wunder. Es ist ein bisschen stark. Sie wissen? Von Eilers? Ja. Seit wann? Ich habe es erst durch Sie erfahren. Im Amt war nichts bekannt. Ja. Man hat es für uns geheim gehalten, aus irgendeinem Grund. Den wir herauskriegen müssen, wie so vieles. Ausgerechnet der Eilers. Er war mein Freund. Und wenn es noch im Kampf passiert wäre. Aber so, das ist doch Mord. Meuchelmord. Haben Sie irgendeine Erklärung, einen Anhaltspunkt? Weshalb gerade Eilers? Es hätte wohl ebenso gut jeden anderen treffen können. Die Staffel war mit neuen Maschinen beliefert, alle ausprobiert, alle gleichmäßig geprüft. Wir müssen sie alle telegrafisch zurückbeordern zur Untersuchung. Es darf keine mehr aufsteigen. Ich habe es schon getan, auf eigene Faust, von zu Hause. Gut. Herrgott, der Eilers war doch niemandem im Weg. Er war der beste Staffelführer. Er war sogar PG. Tja. Außerdem hat er eine Familie, eine Frau, zwei Kinder. Ach, es gibt heute keine Familie mehr. Alles wird zerstört, zermörsert, von innen und außen. Wollen Sie einen Schnaps? Danke, erst nach der Arbeit. Haben Sie eigentlich nie daran gedacht, zu heiraten? Zuerst war es wohl materiell nicht möglich, später nicht mehr die rechte Zeit. Das wäre alles kein Grund. Sie wissen, ich war einmal zum Priester bestimmt. Vielleicht hängt mir das nach. Oderbruch. Wissen Sie, wo ich die letzten zwei Wochen war? Oder können Sie es sich denken? Ich kann es mir denken. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann. Sagen Sie mir die Wahrheit. Glauben Sie, wir werden sie finden? Die Wahrheit? Sie wird ans Licht kommen. Eines Tages. Ja, eines Tages. Ich habe nur noch 10. Oderbruch. Haben Sie einen Verdacht? Eine Ahnung? Schonen Sie mich nicht, um Himmels Willen. Schonen Sie keinen. Wissen Sie etwas? Nichts als Tatsachen. Die Tatsachen? Und was bedeuten sie? Hier ist das Ergebnis der vorläufigen Untersuchung. Natürlich noch ohne Berücksichtigung der jüngsten Ereignisse. Ist das die Analyse der Materialproben? Hier Skala 1, normales Aluminiumgewicht. Skala 2, Abweichungen, Verschiebungsberechnung, falscher Neigungswinkel. Skala 3... Die Herren von der Themse. Wollen Sie den Keller, Oderbruch? Weshalb? Sie haben recht. Unser Feind ist anderswo. Was für ein Datum, Koryanke? Sonnabend, 6. Dezember 1941. 6. Dezember. Sankt Nikolaus. Äpfel und Nüsse für die braven Kinder. Die Route für die Schlimmen. Noch nicht mal ein Kalender, dieser Bruchbulle hier. Ich werde mal Ihnen besorgen, Herr General. Lohnt nicht mehr. Sie haben wieder nicht geschlafen, Herr General. Nee. Wann ist Eilers gefallen? Donnerstag vorher Woche. 10 Tage her. Hm. Stichtag. Wie steht es draußen? SS-Wache, Überfallkommando, Aus- und Einjagen am Flughafen, nur jeden besonderen Pass. Dann sind wir also quasi gefangen. Beinahe, beinahe. Chefingenieur, bitte. Oder Bruch. Ausgeschlafen? Na, so lala. Nein, nichts Wesentliches. Immer das gleiche Bild. Ja, die Vernehmung der beiden Arbeiter. Schicken Sie bitte den Kommissar heran. Ja, gleich. Herein. Moin, Herr General. Ich habe Ihnen wunschgemäß die beiden Vögel hergebracht. Aus denen kriegen Sie nichts heraus. Das sind Verstockte. Kreuzfragen, Scheinwerferverhör, Vertraulichkeit. Sieht nicht bei denen. Oder aber die Vögel sind unschuldig und wissen wirklich nichts. Na, dann gnadigen Gott. Sie sind auch von der verdächtigen Belegschaft. Sie haben in einer Schicht gearbeitet, durch die einige der Unglücksmaschinen gegangen sind. Mehr wissen wir nicht. Und warum hat man gerade diese beiden herausgefischt? Der eine ist alter SPD-Mann, unbeliebt in der Arbeitsfront und hat mehrmals Bemerkungen gemacht. Zum Beispiel, Dr. Lai könne ihn und so weiter. Der andere steht im Verdacht, mit einer geheimen kommunistischen Jugendorganisation zu sympathisieren. Das ist nicht gerade ein Beweis, dass Sie in diese Affäre verwickelt sind. Nein, nicht gerade ein Beweis. Wollen Sie mir einen Gefallen tun, Herr Kommissar? Lassen Sie mich mit Ihnen allein sprechen. Ich halte es für möglich, dass es erfolgreicher wäre. Ich bezweifle es, aber bitte, wie Sie wünschen, Herr General. Kommen Sie rein! Wollen Sie sich setzen? Danke. Wir stehen lieber. Ich könnte leichter mit Ihnen reden, wenn Sie sich entschließen würden, mich mal anzuschauen. Das lässt sich machen. Na, also. Ich will vorausschicken, dass mir persönlich Ihre politische Gesinnung und Ihr Vorleben gänzlich Piepe sind. Ich stehe hier nicht als Polizeimann und nicht als Regierungsvertreter. Ich habe die Verantwortung für unsere Flugzeuge und für die Sicherheit unserer Flieger. Das ist alles. Es ist Sabotage vorgekommen und ich will erreichen, dass sie aufhört. Sonst nichts. Wenn Sie Vertrauen zu mir hätten, könnten wir gegenseitig unsere Lage verbessern. Ich meine das so, wie ich es sage. Es ist Ihnen doch klar, dass Sie in der Scheißgasse sind. Solange Sie in regulärer Untersuchungshaft sind, passiert Ihnen nichts. Und wenn Sie an ein Gefängnis kämen oder sogar in ein Zuchthaus, wären Sie fein heraus. Falls Sie in irgendeiner Weise mit dieser Sache zu tun hatten, so sage ich Ihnen nur eins. Es gibt auch eine Form des Geständnisses, mit dem man niemand anderen belastet. Das wäre vielleicht Ihre Rettung. Um es noch deutlicher zu sagen, Ihre Rettung vor dem KZ. Sie wissen, was das heißt. Ich will Sie nicht drängen. Nehmen Sie sich Zeit. Überlegen Sie sich gut, was ich zu sagen habe. Da ist nichts zu überlegen, wir haben nichts zu sagen. Dann will ich versuchen, Sie auf eine Spur zu bringen. Die Prüfstellen selber haben ja mit Ihnen und Ihren Arbeitskameraden nichts zu tun. Sie unterstehen der Staatspolizei. Könnten Sie sich vorstellen, dass der eigentliche Umschlagplatz für defektes Material dort bei der Prüfstelle zu suchen ist? Wenn Sie mir etwa eine vertrauliche Mitteilung machen können, die Sie nicht wiederholt haben möchten, so gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich Sie nicht verrate. Nein. Sie vielleicht? Nein. Möchten Sie selbst eine Frage stellen? Tja. Dann fürchte ich, wir müssen es aufgeben. Es tut mir leid. Auch für Sie. Kann ich Ihnen wenigstens eine Zigarette anbieten? Danke, ich rauche nicht. Ich auch nicht. Herein! Na, Herr General? Ach, Herr Dr. Schmidt-Lausitz, in Zivil. Gestattete das DSS? Irgendein Ergebnis? Haben Sie Protokoll aufgenommen? Nein, es fiel keine Äußerung, die sich gelohnt hätte. Haben Sie einen persönlichen Eindruck gewonnen? Ich würde annehmen, dass die Leute mit der Sache nichts zu tun haben. Möglich, das wird sich zeigen. Man kann die Entlassungspapiere ausstellen. Das heißt, die Häftlinge kehren nicht mehr ins Untersuchungsgefängnis zurück? Das ist überflüssig. Hier die zwei Herren vom SD übernehmen die Gefangenen. Sie werden auf unbestimmte Zeit in Schutzhaft überstellt, mit besonderer Anweisung. Wie? Haben Sie vielleicht etwas auszusagen? Nein. Abführen! Jawohl, Herr Doktor. Kommen Sie mit. Da damit wäre dieser Teil der Untersuchung wohl zum Abschluss gelangt. Wenigstens soweit es in Ihre Sparte fällt, Herr General. Sind Sie mit der Materialprüfung zu einer Lösung gekommen? Sie gehen weiter. Nicht unbegrenzt, denke ich. Ich habe Auftrag, Ihnen eine schriftliche Order zu übergeben. Hier. Untersuchungsausschuss erwartet abschließenden Bericht bis 7 Uhr heute Abend. Ich werde mich zur genannten Zeit einfinden, um den Bericht zu übernehmen und an höhere Stelle weiterzuleiten. Ich möchte Sie inzwischen in Ihrer Arbeit nicht stören. Da ist sie. M41-1304. Was ist das für eine Maschine, die da übers Gelände rollt? Es ist die Schwestermaschine des Apparats, in dem der Eilers verunglückt ist. Das war M41-1303. Sie ist durch den gleichen Herstellungsprozess gegangen, aber zu einer anderen Front. Wir hatten einige Mühe, sie ungeflogen zurückzubekommen. Und ist sie in Ordnung? Das wissen wir noch nicht. Am Boden ist überhaupt keine Unregelmäßigkeit festzustellen. Wir wollen sie in der Luft ausprobieren. Wie lässt sich das ausprobieren? Ohne Gefahr? Nicht ganz ohne Gefahr, aber mit Fallschirmen. Wollen Sie einen Probeflug mit mir riskieren? Nein. Vielen Dank. Dazu würde ich mir einen weniger tollkühnen Piloten wünschen. Sie fürchten wohl, ich könnte mit Ihnen in die Hölle fliegen. Es könnte Sie reizen, den Teufel auf eine Partie Poker zu fordern, in der Hoffnung, ihn auszublöffen. Sie haben immer noch eine zu hohe Meinung von mir. Ihren Verdiensten entsprechend. Na, was geht's? Ja, alles gut. Dagegen scheint nichts einzuwenden. Herr Leutnant Hartmann von der Staffel Eilers möchte Sie sehen. Er ist wegen Verwundung beurlaubt. Wollen Sie ihn empfangen? Hartmann? Ach, Hartmann. Natürlich, gerne. Ich empfehle mich, Herr General. Auf 7 Uhr. Ich freue mich, Sie zu sehen. Hatte gehört, dass es Sie erwischt hat? Unbedeutend, Herr General. MG-Durchschuss durchs Ellbogengelenk. Obwohl, ich weiß nicht, ob ich wieder flugfähig werde. Hoppla. Erst mal abwarten. Nur immer la Rue die Ruhe. Darf ich etwas fragen, Herr General? Immer feste. Es ist nicht ganz einfach. Haben Sie wirklich etwas Zeit für mich, Herr General? Ich wüsste momentan nichts Besseres mit meiner Zeit zu tun. Ich habe etwas gesehen. Was? Es ist alles wahr, was die Leute hier flüstern. Ja, was denn? Es sind dieselben. Dieselben Jungs. Dieselben, die mit mir in der Hitlerjugend gelebt haben. Von Idealen geredet, von Opfer und Einsatz, von der Pflicht und von der Sauberkeit. Ich hatte einen Schulfreund. Er war eher schüchtern, empfindlich. Im Osten habe ich ihn wieder getroffen. Ich wusste nicht, dass er beim Vertilgungskommando war. Er nahm mich mit. Er sagte, es wird eine Hetz geben. Er stammt aus Bayern, das sagt man so. Sie haben auf Wehrlose geschossen. Nur zum Spaß. Sie haben gelacht, wenn die vor Angst gewimmert haben. Das hat doch nichts mehr mit Krieg zu tun. Nichts mit dem Ziel, nichts mit der Idee. Wie soll man die neue Zeit ertragen, wenn sie mit nichts als Mord beginnt? Neue Zeit? Ich glaube, das ist auch so etwas, was es gar nicht gibt. Herr General, Sie haben mir damals vieles gesagt. Es ist mir gefolgt, die ganzen Wochen. Aber es hat etwas gefehlt. Vielleicht werden Sie mich auslachen. Glauben Sie an Gott? Ich weiß es nicht. Ich kenne ihn nicht. Aber ich kenne den Teufel. Den habe ich gesehen. Auge in Auge. Drum weiß ich, dass es Gott geben muss. Mir hat er sein Angesicht verhüllt. Dir wird er begegnen. Haben Sie je gebetet? Ich glaube, ja. Wenn ich sehr glücklich war. Dann muss er Ihnen doch begegnet sein. Ich habe seine Hand nicht ergriffen. Ich habe die andere gewählt. Du aber... Wenn du mich fragst, du darfst ihm vertrauen. Es ist sehr schwer. Es gibt ein Recht. Es gibt einen Ausgleich. Es wird keine Schuld erlassen. Glauben Sie, Hartmann, glauben Sie getrost an das göttliche Recht. Es wird Sie nicht betrügen. Ich möchte in Ihrer Nähe bleiben, Herr General. Wenn ich nur eine kleine Hilfsarbeit für Sie tun darf. In meiner Nähe? Das wird nicht ganz leicht sein. Aber ich kann etwas versuchen. Augenblick. Chefingenieur. Oderbruch, Sie wollen doch schon lange einen zuverlässigen Mitarbeiter. Hier ist ein junger Offizier, der nicht mehr felddienstfähig ist. Ja, er versteht was. Fühlen Sie ihm auf den Zahn. Ich schicke ihn rüber. Melden Sie sich beim Chefingenieur, Zimmer 9. Ich danke Ihnen, Herr General, für alles. Ich danke Ihnen für Ihren Besuch, Hartmann. Ich glaube, Sie haben mir mehr gesagt, als ich Ihnen sagen konnte. Jetzt muss ich arbeiten. Wir sehen uns später. M41-1304. Halt, zurückbleiben! Ich muss noch verstehen, den Passierschein. Ich bin Frau Eilers. Bleiben, Frau Obermann. Anne! Wie gut, dass Sie zu mir kommen. Das war mir das Ärgste, dass ich noch nicht einmal Zeit hatte, Ihnen die Hand zu drücken. Ich will Ihre Hand nicht haben. Warum sind Sie gekommen? Ich fordere Rechenschaft. Von mir? Eilers ist nicht gefallen. Er ist ermordet worden. Sie sind sein Mörder. Anne! Ich weiß, wie hart es Sie getroffen hat. Es ist ein furchtbares Unglück. Es hätte vielleicht vermieden werden können. Aber nicht durch mich. Nichts haben Sie getan. Hätte ich ihn retten können? Jetzt weiß ich, dass er den falschen Tod gestorben ist. Umsonst. Vergeblich. Sie aber, Sie haben es immer gewusst. Sie hätten ihn retten können. Sie haben ihn wissend in den falschen Tod geschickt. Sie tun es täglich neu mit 1000 anderen. Ihr Krieg ist Mord. Sein Krieg war Opfer. Es war der gleiche Krieg. Eilers wäre nie in einen Krieg gegangen, von dessen Recht er nicht durchdrungen war. Nie hätte ein Menschen getötet, ohne zu glauben, dass er es für die gerechte Sache tut. Sie töten ohne Recht und Glauben für eine Sache, die Sie hassen und verachten. Sie sind ein Mörder. Eilers war ein Held. Dann ist jeder ein Held, der nicht weiß, wofür er stirbt. Dann ist jeder ein Mörder, der die Welt nicht ändern kann. Jeder, der auf Erden lebt. Nur der, der weiß und nicht bekennt. Was weiß ein Mensch? Was kann ein Mensch denn wissen? Glauben Sie, dass dieser Krieg gerecht ist? Sie wissen, dass er ungerecht ist. Warum schauen Sie zu? Was soll ein Mut, der nicht bekennen will? Was soll ein Glaube, der man nicht lebt? Sie sind an allen Morden schuldig, die geschehen. Warum sind Sie gekommen? Sehen Sie denn nicht, was auf der Welt geschieht? Die Völker sind wieder im Aufbruch, im Treiben, im Wandern. Wohin? Kann ich das Ende sehen? Kann ich sie aufhalten? Wer bin ich denn, dass ich es ändern sollte? Wer bin ich denn? Bin ich denn mehr als ein Mensch? Kann ich mehr wissen, mehr tun, mehr leiden als ein Mensch? Ich bin doch ein Gott. Wie können Sie seinen Namen nennen? Sieht ihr, sie weit unter denen stehen, die unsere Welt zerstören. Die handeln wenigstens in einem Glauben. Ja, die glauben. Nämlich, dass man den Menschen verachten soll. Das ist der Glaube. Die Menschen sind eine niederträchtige, ekelhafte, dumme, feige Bande. Also behandle sie entsprechend. Züchte, brenne und schlachte sie. Das ist ihr Glaube. Und sie haben recht. Uns hoffnungslos verkommenes, armseliges, erbärmliches Gesindel. Eilers war nicht erbärmlich. Eilers ist tot. Was werden Sie von mir sagen, wenn ich tot bin? Nichts. Nichts? Geht in Ordnung. Herein. Oderbruch. Ja, Herr General, ich bin's. Warum blasen die? Ersatz rückt aus. Junge Truppen. Ein Vorzug der Lage, dass ich denen nicht die Aufpulverungsrede halten muss. Das habe ich hinter mir. Haben Sie unseren Bericht durchgelesen? Korrekt? Es scheint nichts zu fehlen, was bekannt ist. Mit anderen Worten, alles fehlt. Leere Blätter. Sie müssen gegenzeichnen. Sie haben selbst noch nicht unterzeichnet. Ich kann es ja tun. Ich kann es auch bleiben lassen, ist ganz gleich. Der Fall gegen mich ist fertig. Hier, schauen Sie her. Ich habe meinen Revolver wieder. Hatten Sie ihn abgeben müssen? Ja, klar. Aber nun liegt er heute plötzlich wieder in meiner Schublade hier. Man hat ihn mir hergezaubert. Verstehen Sie, warum? Aber den Gefallen werde ich Ihnen nicht tun. An sich wäre mir es ja wurscht. Nur ich bin nicht ganz fertig. Oderbruch, ich weiß es. Ich bin ganz dicht an der Lösung. Es ist nur ein Gedanke, der dazwischen steht. Warum denken Sie nicht, General Harras? Oderbruch, wenn ich Ihnen jetzt einen Schwur leiste, einen heiligen Schwur, nicht als General, Offizier, Soldat, sondern als ein Mensch in seiner letzten Stunde. Ich schwöre Ihnen, dass nie etwas aus diesen vier Wänden dringen wird, was einer von uns jetzt redet. Oderbruch, wollen Sie sprechen? Die Wahrheit, Oderbruch, die Wahrheit. Ich. Sie? Oderbruch? Wir. Wer seid ihr? Wer sind die anderen? Wir haben keine Namen. Wollen Sie mir auch jetzt nicht vertrauen? Wer seid ihr? Ich habe es gesagt. Wir kämpfen, unbekannt, ungenannt. Wir wissen voneinander und kennen uns kaum. Wir haben keine Namen, nur ein Ziel. Und warum trefft ihr uns aus dem Hinterhalt? Warum trefft ihr uns anstatt den Feind? Ihr seid seine Waffe. Die Waffe, mit der er siegen kann. Und wenn er siegt, wenn Deutschland in diesem Kriege siegt, dann ist Deutschland verloren. Dann ist die Welt verloren. Ich weiß. Es gibt keine Rettung. Einen Weg gibt's. Den schwersten. Wir müssen selbst ein Ende suchen. Mit allen Mitteln. Auch wenn es das eigene Blut kostet.

Wenn Sie noch 10 Minuten warten, bis es ganz dunkel ist, dann können wir von hier zum Schuppen 35 durchkommen, ohne gesehen zu werden. Ich könnte Ihnen helfen, die Maschine zu starten, die dort steht. Ich denke, das Urteil ist mit Blut geschrieben. Ich habe immer gehofft, dass es zu dieser Aussprache kommen wird. Sie hat viel geändert. Es ist nicht Ihr Tod, auf den es ankommt. Wenn Sie im Ausland wären, auf unserer Seite, Sie könnten vieles gut machen. Verstehen Sie? Sie könnten lebend mehr nutzen. Wenn Sie wollen, General Harras, ich sage Ihnen eine Adresse in der Schweiz. Zu spät, mein Freund. Für sowas bin ich nicht mehr gut. Wer auf Erden des Teufels General wurde und ihm die Bahn gebombt hat, der muss ihm auch Quartier in der Hölle machen. Fallen Sie jetzt nicht um, Oderbruch. Sie hatten recht mit allem. Haltet eure Waffen sauber und trefft die Wurzel, ehe ihr die Krone schlagt. Wer da? Sie haben mich rufen lassen, Herr General? Ja, Hartmann, mein Junge, herein. Gut, dass ich Sie noch sehe. Ich muss verreisen auf unbestimmte Zeit. Sie bleiben hier, Hartmann. Danke, Herr General. Eine Frage noch, Hartmann. Haben Sie eine Uhr? Jawohl, Herr General. Eine Armbanduhr mit Leuchtziffern. Tauschen wir. Nehmen Sie die hier. Eine alte Zwiebel, ich weiß, aber haltbar. Wenn sie stehen bleibt, hauen Sie sie gegen den Hinterkopf. So, dann läuft sie wieder. Verlieren Sie sie nicht. Souvenir. Leichter Nordwest. Riecht nach Salzwasser. Gutes Ausflugswetter für die Royal Air Force. Duckt die Köpfe, Kinder! Lasst euch nichts erwischen! Fliegt er an die Front? Schuppen 35. Wo ist Schuppen 35? Er geht nicht hin. Er geht den anderen Weg. Was ist das für eine Maschine, zu der er geht? M41, 1304. Er steigt! Er steigt auf! Er steigt! Er kommt durch! Da! Vater unser, der du bist in dem Himmel. Vater unser, geheiliget werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel. Hallo, Hauptquartier. Ja, hier Schmidt-Lausitz. SS-Verbindungsoffizier Promi. Ja, alles reibungslos abgewickelt. General Harras soeben in Erfüllung seiner Pflicht tödlich verunglückt. Beim Ausprobieren einer Kampfmaschine. Jawohl, Staatsbegräbnis. Jawohl, danke. Das Hörspiel brachte Des Teufels General. Ein Drama von Karl Zuckmeier. Für den Funk bearbeitet von Christian Böhme. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Harras, General der Flieger, Rudolf Reif. Oderbruch, Ingenieur im Luftfahrtministerium, Alois Garg. Friedrich Eilers, Oberst und Führer einer Kampfstaffel, Hans Bernhard. Anne, seine Frau, Otti Schütz. Leutnant Hartmann, Alexander Hegart. Siegbert von Morungen, Präsident des Beschaffungsamtes für Rohmetalle, Arno Ebert. Seine Tochter Pützchen, Stefanie Wiesand. Dr. Schmidt-Lausitz, Kulturleiter, Hans-Ernst Jäger. Olivia, Sängerin, Claire Rueck. Ihre Nichte Dido, Gardi Granas. Der Oberkellner Detlef, Ernst Sladek. Der Fahrer Korianke, Heinz Schimmelpfennig. Kommissar im Flughafen, Günther Vulpius. Kommissar der Gestapo, Wolfgang Regentrop. Ton und Technik, Friedrich Basan. Regie Karl-Peter Bilz.